Weil ich rappe und ich bring's auf den Punkt. Nicht wie sinnloses Hip-Hop-Gequatsche, wenn ich euch per Rhetorik meine Texte um die Lauschlappen klatsche. Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen, Lauschlappen.